Herzlich willkommen im voll elektronischen Kuschelzoo zum Anfassen. Stellen Sie sich vor, wir haben gerade wieder einen erfolgreichen Menschen gewonnen, der keine graue Maus mehr im Haifischbecken Internet ist und richtig Spaß hat an seinen Aktivitäten und mehr in weniger Zeit erledigen kann. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg. Er brauchte sich nach dem Beratungsgespräch um nichts mehr zu kümmern. Gerade nach unserem Gespräch stieg er in sein Auto mit seiner Familie und macht einen Kurzurlaub in der Toskana. Während er im Urlaub ist, arbeitet jetzt schon aktuell im Hintergrund 24 Stunden, 7 Tage in der Woche sein Online-Geschäft zu seinem bestehenden Offline-Geschäft. Mein Name ist Alfred Losch. Wir sehen ein großes Problem in der heutigen Arbeitswelt. Das große Problem: die meisten Unternehmer 50 Euro im Schnitt monatlich bei Facebook durch Werbeaktivitäten verdient wird. Tauschen Sie auch Zeit gegen Geld. Die Lösung: wir sind eine exklusive Marketinggemeinschaft, ein Premium-Vermarkter mit Zugang zu den besten Trainings- und Lebenswenden. Unsere USPs: man kann es nutzen für jede Art von Geschäft, ob ich MLM oder Affiliate mache, Amazon Shop-Besitzer bin oder am Anfang meines Online-Geschäftes stehe. Alles, was mit dem Thema Marketing verbunden ist, für alle diese Bereiche bieten wir Informationen an. Nach Teilnahme unseres Coaching- und Trainingprogramms erhalten Sie ein Zertifikat für Ihre berufliche Weiterentwicklung in der Wirtschaft, ein unbezahlbarer Vorteil und Reputation gegenüber Ihren Konkurrenten. Das hat den riesen Vorteil, dass wir viele andere Zielgruppen ausbilden können aus anderen Industrien. Man kann unsere hauseigenen prämierten Produkte vermarkten, aber es ist kein Muss. Wollen Sie eigene Produkte auf den Markt bringen? Sprechen Sie mit uns. Wir haben die Ressourcen. Unsere Mission: die Potenziale des Internets nutzen. Wir nutzen die Potenziale des Internets so effektiv wie möglich, um Ihre Dienstleistungen und Produkte nach vorne zu bringen. Wir denken und handeln so, dass unser Beitrag maximalen Mehrwert für Sie liefert, Ergebnis und nicht umsatzorientiert. Ein Hauskäufer kauft kein Haus, er kauft ein Zuhause. Bei uns ist der Partner mit seinen Zielen im Mittelpunkt. Ein Ausblick: amerikanische Erfolgsmethodik. Wir helfen Ihnen zur Erstellung eines eigenen Produktes, das die Menschen Ihnen aus den Händen reißen werden. Durch unsere langjährigen Erfahrungen im Online-Business und Aufenthalt in den USA konnten wir ein stabiles Netzwerk an amerikanischen Marketern auf- und ausbauen. Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Röntgenblick in ein 1-2 Millionen Euro Internetunternehmen gehabt und alle Geheimnisse aufgesaugt. Das wäre doch nicht nur fantastisch, sondern einfach genial. Klar bauen Sie so ein Unternehmen nicht von heute auf morgen auf. Dazu brauchen Sie Technologie, Ausdauer und langfristige Denken als Voraussetzung, wie der Gründer und CEO Jeff Bezos von Amazon. Na, neugierig geworden? Dann besuchen Sie doch uns unter www.mehrinwenigerzeit.de. Mein Name ist Alfred Losch, The New Spell Marketer.